Welchen Idioten gedreht, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Der Muschis an der Wand würden ihre Darsteller Löcher in die Mauer ficken. Yeah.

Thank you. Dieses Gebumse gefällt mir schon ganz gut. Das heißt, wir brauchen mehr Gebumse. senden. Put your hands up in die air. Hands up, hands up. Heute Nacht gehen wir nach vorn. Wir sprengen jede Norm, wir bringen den Club zum Brennen. Techno kennt halt keine Grenzen. Techno geht halt immer weiter. Geile Ärsche, lange Beine und mein Grinsen wird noch breiter. Wenn alle kauen und keiner ist, weiß man, dass das Techno ist. Wir sind alles Techno-Kids und Raven völlig ausgeflippt. Wie Beats, Bass, Party hard. Party People sind am Start. Lass den Alltag jetzt mal liegen. Wir wollen den Schiss mit Bass besiegen. Jetzt ist Wochenende. Die Gesichter sprechen Wände. Nase weiß, Augen groß. Die Legende Wochenende. Lass uns tanzen, lass uns Feuer, lass uns stampfen, lass uns Raven Dance Floor. Escalation, Party, Party, Party Nation. Hut ab, Hut ab. Heute gehen wir gut ab. Techno Rap, fresher Track, Sprechgesang, jetzt brettert es. Besser, besser, der Osten feiert besser. Der Osten feiert besser. Kaufte ich die Plätzchen noch einzeln. 50-50 Drecks mischen eindrehen. Konnte mir nichts Besseres leisten. Heute mach ich Paper ab, hab jetzt meine eigene. Brauch paar Batzen, aber kotze in die Bahn. Denn ich hab weder zu viel von dir getan. Komm auf den Blackstack und sie klopfen uns an. Denn wir verlassen nie den Raum ohne ein Frost an der Wand. Sie fragen, Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nix mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Sie fragen, Jesus, warum bist du nur so? Warum gibst du dir die Kante, warum bist du auf Post? Warum dies, warum das, warum für keinen Interesse? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Warum immer diese Fragen, die mich nicht interessieren? Früher lief ich durch die Straßen, hatte nichts zu verlieren. Ich war ein bisschen frustriert und nicht so diszipliniert. Jetzt riss mir Deutschland aus der Hand, als wären sie hypnotisiert. Musste mich niemals verstellen, denn ich war niemals ein Blender. So authentisch, selbst im Fernsehrollen des Jizz ist der Gangster. Im Cluster, wie geträumt, wir rauchten Season am Fenster. Ich hab damals schon versprochen, dass ich mich niemals ändere. Heute kann ich machen, was ich will und selbst so groß jetzt still. Wollt kein Stress, weil sie meinen, dass ich hoch und sind, ich bin. Press den Motor bis ans Limit, trag die Faken nicht mal ein. Häng mit Jungs, die nicht gleich packen, sondern Messerstich verteilen. Jesus, warum bist du nur so? Warum immer diese Sachen, aber nix mit Niveau? Warum dies, warum das, warum nicht einmal mit Message? Und ich denk mir nur, warum hältst du nicht einfach die Fresse? Ballern. Hallo, 911. Das hab ich gehört. ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten. Die Gebrüder Brett. Yeah.